Die Funktionäre des ZK der PDAK, wie die stellvertretenden Vorsitzenden des ZK der PDAK Kim Ginam, Choi Tae-bok, Kim Pyong-hae und Oh Soo-young besuchten am 12. April zur Gratulation die Unterkünfte der Delegierten für die Festveranstaltungen zum Tag der Sonne.